Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! 2016 veranstaltete die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Die 1000 Augen der Jobcenter. Dieses Jahr ging die Reihe in die zweite Runde. Zusammen mit dem anarchistischen Radio Berlin hat die Gruppe die Vorträge dokumentiert. Du hörst gerade die zweite Folge, in dem Harald Rein die Gruppe mit auf eine Zeitreise zu Protesten gegen die Erwerbsarbeit und anderen arbeitsähnlichen Maßnahmen nimmt. Zur zweiten Veranstaltung im zweiten Teil unserer Veranstaltungsreihe Die 1000 Augen der Jobcenter. Wir, das ist die SAU, das Seminar für angewandte Unsicherheit, eine überwachungskritische Gruppe aus Berlin. Jetzt fragt, warum ihr seid überwachungskritisch, warum beschäftigt ihr euch nicht mit Datenschutz oder NSA, sondern macht was Jobcenter. Unsere Idee ist es, Überwachung sich anzuschauen im gesellschaftlichen Kontext, in dem sie stattfindet, und das ist unter den gegebenen Umständen der Kapitalismus. Und anstatt zu sagen, es gibt einen Überwachungswahn und irgendwelche Verrückten haben irgendwelche bizarren Ideen, geht es uns eher darum zu fragen, was für eine Logik hat Überwachung im Kapitalismus. Und es gibt aus Perspektive des Kapitalismus gute Gründe zu überwachen. Die Kontrolle über das Eigentum, vor allem das Eigentum an Produktionsmitteln, die Kontrolle über die Produktivität der Arbeitenden, Kontrolle des geregelten Konsums, wie man zum Beispiel in den Innenstädten der westlichen Zentren sehen kann. Und vor allem auch die Kontrolle, Disziplinierung und Überwachung, kurz die Beherrschung der industriellen Reservearmee, die den Kapitalismus seit Anfängen begleitet. Die Maßnahmen, die dafür ergriffen worden sind, haben sich geändert im Laufe des Kapitalismus und auch die Gegenstrategien haben sich geändert. Damit übergebe ich zur Einleitung in die heutige Veranstaltung. Genau, wir freuen uns ganz besonders heute, dass Harald reingekommen ist. Harald Rein kommt aus Frankfurt am Main und arbeitet dort im Erwerbslosenzentrum als Berater. Er ist Herausgeber dieses wunderbaren Buchs 30 Jahre Erwerbslosenproteste, was ich allen auch nur empfehlen kann. Da sind ganz viele Artikel zu verschiedenen Themen, Dokumentation, Analyse und Perspektiven drin. Und Harald wird uns heute mit auf eine kleine Reise nehmen durch die Erwerbslosenproteste, die er versucht, gegen den Strich zu bürsten, entgegen der herkömmlichen Erzählung von, was soziale Bewegungen sein können oder Protestbewegungen. Genau, und dann übergebe ich. Genau, wir nehmen die Veranstaltung auf, aber nicht die Diskussion im Anschluss. Klos sind da hinten, während der Veranstaltung hier drin, bitte nicht rauchen. Und ja, viel Spaß. Ja, schön, dass ich heute hier sein kann. Hätte ich natürlich gewusst, dass ich in dem Zug, in dem ich gefahren bin, etwa 2/3 Eintracht-Fans für das Endspiel, Pokalendspiel morgen drin wären, dann wäre ich heute nicht gekommen. Na, natürlich wäre ich trotzdem gekommen, aber hätte ich mich vielleicht anders da gesetzt. Also war nicht so ein Radau, das war kaum auszuhalten gewesen. Ja, mein Name ist Harald Rein und es wurde ja schon gesagt, ich komme aus Frankfurt und arbeite da im Frankfurter Arbeitslosenzentrum. Das ist, so könnte man es ausdrücken, eines der letzten selbstorganisierten und selbstbestimmten Zentren von Erwerbslose für Erwerbslose, die sich noch auf die alte Tradition der Anfänge der Erwerbslosenbewegung beziehen kann. Das heißt also ungefähr 1982 kann man das terminieren mit dem ersten Arbeitslosenkongress. Danach gab es eine Reihe von Gründungen, von Initiativen, aber auch von Zentren in ganz Deutschland. In dem Sinne übrig geblieben, kann man sagen, sind eben außer dem Frankfurter, außer der Frankfurter Gruppe noch die Oldenburger, die in einer ähnlichen Art und Weise wie wir arbeiten und die auch nach den Prinzipien der Selbstorganisation und auch der Inhalte, die nach außen vertreten werden und die sich auf die Interessen von Erwerbslosen beziehen, arbeiten. In dem Rahmen des Arbeitslosenzentrums habe ich natürlich über fast 25 Jahre Erfahrung in der Beratungsarbeit, weil ich so lange eben da auch arbeite und noch weiter arbeiten werde. Auf der anderen Seite habe ich mich auch ein bisschen wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, habe also ein bisschen Theorien gewälzt und habe mir die Praxis von Erwerbslosenprotesten seit Beginn der Industrialisierung bis heute entweder dadurch angeschaut, dass ich was drüber gelesen habe, dass ich Dokumente mir angeschaut habe oder indem ich selber daran beteiligt gewesen bin. Und das ist natürlich eine glückliche Geschichte, dass das möglich ist, dass man als Wissenschaftler nicht nur wissenschaftlich arbeitet, als Berater nicht nur berät, sondern dass man auch Teil von Protesten ist und teilweise auch mit Proteste initiieren konnte und sein Bestes dazu gegeben hat, dass zumindest einige Sachen auch dann wirklich funktioniert haben. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir in Frankfurt im Zentrum selbst uns als politisches Zentrum auch verstehen. Das heißt, dass wir nicht nur für Erwerbslose uns einsetzen, dass wir nicht nur Infrastruktur zur Verfügung stellen für Initiativen von Erwerbslosen, die was machen wollen, sondern dass wir auch mit den meisten politischen Gruppen in Frankfurt und Umgebung zusammenarbeiten und dass wir da eigentlich auch ganz gute Kontakte haben, werde ich nachher auch nochmal vielleicht am Ende das ein bisschen konkreter machen, welche Perspektiven wir uns auch vorstellen. Ich habe ja gesagt, es geht nicht nur um die Geschichte, sondern vielleicht auch ein bisschen Gegenwart, weil Geschichte lässt sich immer leicht und flockig erklären, die Gegenwart ist immer schwieriger zu erklären, dass man da vielleicht am Ende auch nochmal oder auch in der Diskussion darauf kommen kann. Den Titel der Veranstaltung, der ist jetzt leider nicht von mir erfunden worden, weil ich finde ihn sehr schön. Deswegen habe ich ihn auch gerne genommen. Also er stammt, soweit ich es recherchieren konnte, von Peter Paul Zahl, einem linken Schriftsteller aus den 70er und 80er Jahre. Und ich finde, der fasst eigentlich das Thema auch ganz gut zusammen, um das es jetzt oder heute hier gehen soll, nämlich in einer ironischen Art und Weise die alte Formel der deutschen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung aufzunehmen, nämlich hoch die Arbeit und dazu zu setzen, so hoch, dass niemand drankommen kann. Also eine fundamentale Kritik eigentlich im Wort oder in dem Satz selber drin enthalten. Und ich habe, um das zu beweisen, dass es das auch wirklich gegeben hat, ein altes Bild mitgebracht von einer Demonstration am 1. Mai 1981 in Frankfurt am Main, wo genau dieses Transparent auch mitgenommen worden ist in der Demonstration. Die Ordner des DGBs, denen hat das natürlich nicht gefallen, aber einige haben es auch gar nicht gelesen oder haben gar nicht hingeguckt. Auf jeden Fall fand ich das also so prächtig und das hat uns alle sehr viel Spaß gemacht und deswegen habe ich das hier auch als Bild mal mitgebracht. Das, was ich eben gerade gesagt habe, hoch die Arbeit so hoch, dass keiner drankommt. Könnt ihr ja mal rumgeben, ja, also. Ja. Gut. Ja, ich hätte es auch größer machen können, dann hätte ich ein Riesending hinhängen können, das wäre auch vielleicht witzig gewesen, das stimmt. Hätte man gleich hier lassen können. Die Art und Weise, wie ich das jetzt machen möchte, sieht in etwa so aus, dass ich am Anfang so ein bisschen was Prinzipielles sagen will zu dem Problem von Lohnarbeit und dem Problem von Zwang, weil ich glaube, dass das ein Duo ist, was zusammengehört. Lohnarbeit und Zwang, das sind zwei Dinge, die sich nicht widersprechen. Da will ich ein bisschen was dazu sagen. Dann möchte ich was dazu sagen, wie Menschen reagieren, insbesondere arme Menschen, auf diesen Zwang. Arme Menschen, ich benutze diesen Begriff ganz gerne, weil ich finde, der ist jetzt nicht so ideologiebehaftet. Und wenn ich von armen Menschen spreche, meine ich, weil ich auch die besten und meisten Erfahrungen habe, natürlich von Erwerbslosen oder von Grundsicherungsbezieher und Bezieherinnen, die noch eine kleine Erwerbsminderungsrente oder eine Altersrente haben. Also der Personenkreis, weil ich da auch eigentlich die meisten Erfahrungen dazu gemacht habe. Also der zweite Komplex wäre dann, wie reagieren Menschen darauf? Und da werde ich halt Beispiele aus der Geschichte auch bringen. Und Beispiele aus der Geschichte heißt, es werden Beispiele aus der Revolutionsgeschichte Deutschlands sein, nämlich 1918, 1919. Es werden Beispiele dann auch später aus den 20er und 30er Jahren sein. Ich werde auch ein bisschen die 70er und die 80er Jahre streifen, um da zu versuchen nachzuweisen, dass es immer ähnliche Verhaltensweisen gegeben hat, die sich gegen den Zwang zur Lohnarbeit gewendet haben. Also die Lust an der Lohnarbeit, wie das immer nach außen behauptet wird, ist, glaube ich, schon auch vorhanden bei einem Teil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Aber bei einem großen anderen Teil ist die, glaube ich, nicht so vorhanden, sondern da ist eher die Unlust vorhanden und der Versuch, aus einer Unlust auch wieder Lust zu entwickeln. Also das, glaube ich, das versuche ich da ein bisschen an den Beispielen auch nochmal deutlich zu machen. Und arme Leute, glaube ich, deren Hauptproblem besteht natürlich darin, ihr Alltagsleben zu organisieren, ohne dass man sich voll und ganz dem Lohnarbeitssystem unterwerfen muss. Also das ist der Versuch, den ich hier starten möchte. Ich werde dabei auch ab und zu mal nicht frei reden, sondern weil ich finde, dass es gibt Zitate aus der Weltgeschichte, die muss man eigentlich vorlesen und die, wenn man sie zusammenfasst, dann wirken sie vielleicht nicht ganz so gut oder man findet vielleicht den Sinn auch, man tut den Sinn vielleicht ein bisschen verstellen. Deswegen ab und zu werde ich auch natürlich was vorlesen, was ich meine, was da wichtig sein könnte. Also ich will jetzt nochmal was zu diesem Duo Zwang und Lohnarbeit sagen und ich habe mir überlegt, dass ich mit drei Beispielen anfange, weil ich glaube, dass diese drei Beispiele am besten verdeutlichen, warum es diese Verquickung von Zwang und von Lohnarbeit gibt. Und ich fange mit einem Mann an, der hat zwei Sätze gesagt, die ich für sehr gut halte, obwohl ich kein Anhänger dieses Mannes bin, nämlich Sigmund Freud. Und der Sigmund Freud hat gesagt in einem Buch, das nennt sich Das Unbehagen in der Kultur, und damit finde ich, fasst er das sehr gut zusammen, um was es dann noch im Weiteren gehen wird. Er sagt, jede Kultur muss auf Zwang aufbauen, weil den Menschen zwei Eigenschaften innewohnen. Sie sind weder spontan arbeitslustig, noch können Argumente etwas gegen ihre Leidenschaften tun. Das finde ich superb. Also mir gefällt das total gut, weil ich auch der Meinung bin, dass es diese Eigenschaft gibt, dass man eben nicht arbeitslustig ist und dass man noch so stark auf einen einreden kann, wie man will, dadurch die Arbeitslust nicht unbedingt sich entwickelt oder entsteht. Und deswegen braucht man Zwang, um genau diese Arbeitslust entstehen zu lassen. Und früher, so im 17. Jahrhundert, da gab es die sogenannten Arbeitshäuser. Und ich hatte mir da schon mal früher in einem anderen Zusammenhang das Amsterdamer Arbeitshaus Anfang des 17. Jahrhunderts angeschaut. Und da hat man diese, was Freud nennt, Arbeitsunlust und was in der Gesetzgebung damals, als die Arbeitshäuser entstanden, unter dem Begriff Abneigung gegen Arbeit gefasst wurde. Dort bekämpfte man diese Abneigung gegen Arbeit in der Weise, dass der Arme bei Arbeitsverweigerung in ein Verlies gesperrt wurde, in das man nach und nach Wasser einließ. Um sich vor dem Ertrinken zu retten, musste der Gefangene ohne Unterlass eine Pumpe betätigen. Das hielt man für eine wirksame Methode, die Faulheit zu überwinden und die Leute an die Arbeit zu gewöhnen. Also das sind diese alten diese mittelalterlichen Methoden, wie man glaubte, Arbeitsunlust aus dem Einzelnen heraustreiben zu können, indem man ihn quasi in eine Situation gebracht hat, wo, wenn er nichts gemacht hätte, er sein Leben verloren hätte. Das sind die Methoden, die wir aus dem Mittelalter kennen. Und das dritte Beispiel, das sind die Methoden, wie wir sie heute kennen. Und ich nenne das mafiöse Methoden von Hartz IV. Und zwar ganz einfach, ich bin der Erwerbslose und neben mir steht mein Sachbearbeiter und der sagt zu mir, wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können, und hält mir die Pistole an die Schläfe. Das ist das Mafia-Prinzip gewesen. Ich mache dir ein Angebot, ich bin sicher, du wirst es annehmen. Und wenn du es doch nicht annimmst, dann drücke ich ab. Und genau diese Methode, glaube ich jetzt, außer dass natürlich da keine Pistolen verwandt werden bei den Jobcentern, aber es ist genau die Methode, sie tun so, als würden sie einem ein positives Angebot machen. Und wenn ich es nicht annehme, dann bin ich eben selbst dran schuld und werde entsprechend sanktioniert. Ich hätte eine Zwischenfrage. Ja. Kennt jemand hier das Programm eger-berlin.de? War ich gerade drin? Ein Programm, die haben die genannten Abrufe, Dortischer, Immobilienkaufmann. Kannst du mich hier auch noch sprechen? Ich versuch's. Also das Programm eger-berlin bietet an. Kennst du das? Also kennt das jemand? Also ja, das ist drin. Ich jetzt auch ein bisschen so, als könnten wir das vielleicht auf die Diskussion später verlagern und erstmal einen Vortrag hören. Es passt aber okay. Sehr gut. Weil aber es passt nachher schon auch noch gut. Okay, ja. Ja. Du schaffst das. Okay. Also das mafiöse Angebot bei Hartz IV, man kann es auch einfacher formulieren, in dem, was ich auch schon erlebt habe von Sachbearbeitern gegenüber den sogenannten Klienten, wir werden sie so schnell wie möglich loswerden. Und das so schnell wie möglich loswerden ist, glaube ich, das Grundprinzip der Jobcenter, egal ob es das hier in Berlin oder ob es in Frankfurt oder irgendwo auf dem Land ist. Normalerweise könnte man sagen, naja, am besten wird man jemanden los, indem man eine Vermittlung in eine gut bezahlte Tätigkeit hinbekommt und dann vielleicht auch noch eine Tätigkeit, die man selber will. Das ist das, was, sagen wir mal, die Optimisten gerne behaupten. Das kommt leider äußerst selten vor, zumindest von den Frankfurter Erfahrungen kann ich das so sagen. Also muss man sich zwei weitere Möglichkeiten, wie man die Person los wird, überlegen. Und die zweite Möglichkeit, wie man jemand los wird, besteht darin, dass man ihn Niedriglohnarbeit vermittelt oder in Arbeitsmaßnahmen. Ich glaube, für Frankfurt, das gilt auch für andere Jobcenter, sind die Angebote von Leiharbeitsfirmen und die Vermittlung in Leiharbeitsfirmen so 90%, glaube ich, der Vermittlungsquoten und der Rest wird irgendwie reingequetscht in 1-Euro-Jobs oder in irgendwelche Beschäftigungsmaßnahmen, wo man zum dritten Mal seinen Lebenslauf umgeschrieben bekommt, um hinterher genauso wieder dazustehen wie vorher auch. Und das Dritte, die dritte Möglichkeit, die es gibt, es wird einem das Leben zur Hölle gemacht. Man versucht einen aus dem Leistungsbezug zu kicken mit Sanktionen, mit Demütigungen oder indem die Personen selber aufhören. Also ich habe öfters bei uns Leute weinend sitzen gesehen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe da jetzt raus, ich muss gucken, wie ich sonst zurechtkomme. Also zurechtkomme. Zum Beispiel, ja. Ja. Das ist so sicherlich auch eine Maßnahme dann, wenn man ein bisschen aufmüffiger wird, dass da dann entsprechend mit Hausverboten auch gearbeitet wird. Also das sind jetzt drei Beispiele, die ich genannt habe, um nochmal nachzuweisen, wie Lohnarbeit mit Zwang eigentlich auch zusammenhängt. Das eine ohne das andere auch gar nicht geht, denn wer würde schon freiwillig sich in eine Arbeit begeben, wo er am Ende fast gar nichts verdient oder so wenig verdient, dass er immer noch ergänzend Arbeitslosengeld 2 beziehen müsste. Da müsste man ja wirklich blöd sein, ne, wenn man das machen würde. Also muss irgendeiner mit einer Pistole dastehen und die Pistole ist natürlich das SGB II oder das SGB 12, je nachdem. Und nochmal die besonderen Art und Weisen, wie Jobcenter da teilweise ihre eigenen Leute auch nochmal unter Druck setzen können. Also summa summarum kann man sagen, dass im Zentrum aller Bemühungen der Versorgung von Armen natürlich nicht die materielle Absicherung steht, das wäre ja schön, sondern der Arbeitsgedanke, aber dabei ist die Arbeit keine existenzsichernde Lohnarbeit, sondern Arbeit um jeden Preis oder Arbeit als pädagogisches Mittel oder als disziplinierende Kraft, wie immer man das auch nennen will. Das ist so eine Art Prinzip der Buße des Einzelnen als Verschuldner seiner misslichen Situation gegenüber Gesellschaft. Das durchdringt meines Erachtens auch das Grundsicherungs- und das Arbeitslosenrecht. Es ist wurscht egal, was vermittelt wird. Hauptsache, die Person ist in irgendeiner Form weg vom Fenster. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, wir haben natürlich das Hohelied der Arbeit. Das hören wir, haben wir von unseren Eltern gehört, zumindest ich habe es von meinen eigenen Eltern gehört. Da ging es darum, mach eine Lehre, damit du hinterher auch was bist und damit auch was anfangen kannst. Sie haben natürlich nicht darüber nachgedacht, dass das Hohelied, der Arbeit natürlich auch die Ausbeutung gewährleistet und dass damit natürlich auch entsprechende Profite gemacht werden können. Dennoch, das muss man einfach sagen, es gibt sowas wie eine Internalisierung, also ein Aufsaugen von Arbeitsmoral, dass viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eigentlich das Wichtigste in ihrem Leben darin sehen, möglichst eine Lohnarbeit zu bekommen und das möglichst auch noch auf Dauer, weil das bestimmt eben auch die Wertigkeit des einzelnen Lebens. Und wer nicht in Lohnarbeit ist, der hat eben eine geringere Wertigkeit. Und das ist das größte Problem oder das größte Hemmnis, glaube ich, auch um Solidaritäten zum Beispiel zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und zwischen Erwerbslosen hin zu bekommen. Und dahinter steckt natürlich die Ideologie, und das ist für mich ganz klar eine Ideologie, nämlich dass behauptet wird, Lohnarbeit sei alternativlos. Also man kann damit Menschen erpressen, man sagt, also nur über Lohnarbeit kannst du deine Existenz sichern, und das hat dann als Konsequenz, dass regelrecht gebettelt wird um Lohnarbeit, dass Erwerbslose sich hinstellen, nehme jede Arbeit an und so weiter und so fort. Und das ist alles so miteinander verzahnt, weil ja tatsächlich die Existenzsicherung von Lohnarbeit abhängig ist und dass auch Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, die Renten alle haben eine Funktion, die mit der Lohnarbeit selbst auch zusammenhängt. Und diese Funktion führt zu Wertigkeiten zwischen einzelnen Gruppen, zwischen einzelnen sozialen Gruppen. Der Arbeiter von Opel guckt runter zu den Hilfsarbeitern von Amazon. Die Amazon-Leute gucken runter zu dem Erwerbslosen. Der Erwerbslose guckt runter zu dem Langzeitarbeitslosen. Der Langzeitarbeitslose guckt runter zu den Flüchtlingen. Also natürlich nicht generell und nicht jeder. Können wir uns darauf einigen, dass wir anschließend diskutieren? Das wäre vielleicht besser. Ja? Das ist immer blöd, wenn man sonst dazwischen quatscht. Also das waren jetzt mal so ein paar grundsätzliche Einschätzungen, die ich zum Thema Zwang und Lohnarbeit habe. Ich denke aber, es gibt Hoffnung. Das ist ja immer wichtig, dass man auch Hoffnung hat. Und zwar die Hoffnung ist erstmal eine objektive Hoffnung, die noch nichts über Subjektivitäten, also wie Leute wirklich solidarisch miteinander sind, wie sie wirklich kämpfen, nämlich dass ich glaube, dass die Arbeitsmoral anfängt zu bröckeln. Also dass es zwar immer noch eine Mehrheit, glaube ich, hier... Lass uns doch einfach darauf einigen, dass wir hinterher diskutieren, und wenn du irgendwas zu sagen hast, dann schreibst du doch auf und sagst dann hinterher, dann können wir dann sicherlich auch drüber reden. Also es gibt die Hoffnung, und die Hoffnung hängt mit ökonomischen Veränderungen zusammen, die erstmal natürlich schlecht sind für eine Mehrheit der Bevölkerung. Stichwort ist hier, sind hier prekäre Beschäftigungsformen. Es entwickelt sich so etwas wie ein Prekariat. Das lässt sich auch an Zahlen festmachen. Sogenannte atypische Beschäftigungen in Form von Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs sind in den letzten Jahren um 30-40% gestiegen. Das lässt sich nachvollziehen anhand auch von Zahlenreihen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung oder des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Also das wird auch gar nicht in irgendeiner Form bestritten, glaube ich. Also es ist eine Entwicklung, die hingeht weg von dem Arbeitnehmer, der mit 15 anfängt, in Betrieb zu gehen, eine Lehre macht und dann bis zu seiner Rente da bleibt und möglicherweise einigermaßen gut auch letztendlich bezahlt wurde und dann auch noch hinterher eine Rente bezieht, von dem er auch einigermaßen leben kann. Aber diese Entwicklung existiert, und das Interessante daran ist, dass, obwohl diese Entwicklung existiert, der Zwang nach wie vor noch verstärkt oder noch verstärkter hochgehalten wird, als es vorher der Fall gewesen ist. In den Betrieben haben wir, ich kenne es von Amazon zum Beispiel, sind die Abläufe, die Arbeitsabläufe noch viel stärker durchgetaktet worden, als sie noch vor 5 Jahren ungefähr gewesen sind. Und bei Erwerbslosen haben wir die Tendenz oder die Richtung eigentlich, die da gerne gemacht wird, sie permanent in Bewegung zu halten. Also das, was wir gerne unter soziale Bewegung hätten, das läuft über das Jobcenter, die Einzelnen, mit Ausnahmen natürlich auch, die Einzelnen da in Bewegung halten, indem sie irgendwo hin eingeladen werden, dann sollen sie das machen, sollen sie dies unterschreiben, dann ist das nicht angekommen, dann müssen sie das wieder machen. Also man ist permanent mit irgendetwas beschäftigt, was einem zwar nichts bringt, was einem aber die Zeit stiehlt, die man eigentlich sonst hätte, wenn man das nicht machen würde. Also das sind Zeitbeschränkungen und Einschränkungen, die auch ganz bewusst gemacht werden. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Disziplinierungsprozess zu tun, wo es einmal darum geht, Arbeitskraft zu verwerten. Und da, wo die Verwertung nicht mehr möglich ist, da wird ein Verarmungsprozess durchgezogen mit allen Mitteln, die das jeweilige soziale Recht mit sich bringt. Ich glaube, dass wer erwerbslos ist, und das werdet ihr wahrscheinlich selber auch wissen, muss natürlich auch nachdenken, ne? Er muss nachdenken oder sie muss nachdenken, wie bewältige ich meinen Alltag, wie finde ich eventuell wieder eine neue Arbeit, warum finde ich eigentlich keine existenzsichernde Arbeit, warum soll ich eigentlich für einen Lohn arbeiten, der nicht zum Leben reicht und schon gar nicht zu einem guten Leben, und was stimmt eigentlich hier nicht und warum verdienen Menschen das 100-fache von dem, was ich verdient habe, obwohl sie auch nicht viel mehr wert sind als ich. Also das sind Dinge, über die man nachdenken muss. Und ja, und das Resultat dieses Nachdenkens, das kann sein, dass man resigniert. Es kann sein, dass man sagt, ich kann eh nichts machen. Es kann sein, dass man krank wird in der Arbeitslosigkeit, dass man das alles nicht mehr aushält. Oder auswandert. Ja, auswandern kann man natürlich auch. Oder aber man sucht nach Situationen, den gesellschaftlichen Konsens zu durchbrechen in Form der Verbesserung der eigenen oder der familiären, materiellen Situation. Durch listiges Eingreifen zum Beispiel. Ich finde ja immer interessant, dass es gab ja früher diese Parole legal, illegal, scheißegal. Die hatte zwar ein bisschen was mit der bewaffneten Opposition zu tun, aber mittlerweile haben sich sehr viele Erwerbslose das zunutze gemacht. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, ob ich jetzt mein Vermögen, wenn überhaupt was da ist, ob ich mein Einkommen, wenn etwas da ist, ob ich das ganz legal, wie es das SGB II vorschreibt, meinem Jobcenter melde, oder ob ich sage, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich eigentlich noch meine eigene materielle Situation verbessern kann, indem ich das eben nicht sage und ich mich vorher erkundige. Wenn ich es nicht sage, dann ist das zwar nicht legal, und ich muss vorher wissen von den Beratungsstellen, kann es trotzdem rauskommen. Und wenn es nicht rauskommen kann und wenn es eine größere Chance gibt, dass es nicht rauskommt, dann mache ich das gerne auch als etwas Illegales. Und wenn ich das öfter mache, dann ist es auch scheißegal. Also das ist nochmal eine Art und Weise, glaube ich, des Widerstandes, den werden wir jetzt auch gleich in den Beispielen nochmal sehen, der auch eine Alternative bietet zu dem, was man in der Auseinandersetzung mit dem Jobcenter, in der Auseinandersetzung damit, wie man selber existieren kann, dann für sich auch entscheiden kann. Natürlich besser ist der kollektive Widerstand, das ist ja ganz logisch, habert es leider ein bisschen, können wir natürlich auch nochmal drüber reden, woran das möglicherweise alles zu tun hat. Besser wäre natürlich, solidarische Strukturen zu entwickeln. Auch da gibt es bestimmte Hinweise, das habe ich schon früher auch immer wieder gerne gesagt, weil ich auch glaube, dass das stimmt. Es gibt innerhalb der Erwerbslosen, wobei es da gar keine Rolle spielt, ob das noch zu Zeiten der Sozialhilfe ist oder ob es heute zu Zeiten von Arbeitslosengeld II ist, die würde ich sagen, das sind die Freiraumschaffer und Schafferinnen. Und Freiraumschaffer und Schafferinnen, das sind die Personen, die aufgrund ihrer Stellung als Erwerbsloser ein gewisses Zeitbudget zur Verfügung haben, wenn sie nicht gar zu sehr unter Druck gesetzt werden vom Jobcenter, und dieses Zeitbudget dafür nutzen, um andere Dinge zu machen, die sie vorher gar nicht machen konnten. Das können persönliche Dinge sein, Es können aber auch politische Dinge sein. Ich weiß, dass in Frankfurt, als wir die Auseinandersetzung an der Startbahn West hatten, da wurden Hüttendorf gebaut, und da lebten sehr viele Leute, und der Großteil dieser Leute waren natürlich erwerbslos gewesen, weil die, die gearbeitet haben, da natürlich zwar ihren Urlaub nehmen konnten, haben auch einige gemacht und waren dann da auch im Hüttendorf gewesen, aber auf Dauer konnten das eigentlich nur Menschen machen, die entweder von Hause aus Geld hatten, das waren die wenigsten, oder die eben durch staatliche Stellen unterstützt worden sind. Also auch eine Art von Erwerbslosenprotest, wenn man so will, weil sonst hätte das gar nicht funktioniert, wenn sie nicht diesen Freiraum sich hätten schaffen können. Und die anderen, das sind die selbstbewussten Bezieher und Bezieherinnen von Grundsicherung, die informieren sich sehr gut bei den Initiativen, bei den Beratungsstellen, und die wissen ganz genau, was ihr Recht ist, und das können sie auch individuell für sich durchsetzen. Das sind viele alleinerziehende Frauen, die schon, um zu überleben, einfach auch da fit und listig sein müssen und die das alles ausnutzen, was auch möglich ist, um ihren kargen ihre Existenz noch ein bisschen, zumindest ein klein wenig zu verbessern. Also es sind auch sehr viele, die nirgendwo auftauchen, die bei keinen Protesten dabei sind, die aber sehr wohl wissen, was sie machen müssen, damit sie im Monat 40, 50 oder vielleicht 100 Euro mehr haben. Ist für mich auch eine politische Haltung, die nicht automatisch zu einer Veränderung der Gesellschaft führen, die aber wichtig ist, wenn man dann wieder Solidarisierungen sucht. Ja, und bevor ich jetzt zu den Beispielen komme, ist so, ich weiß, dass es bestimmte Definitionen in der Wissenschaft gibt über Bewegungen, über soziale Bewegungen. Ich mochte die noch nie, weil die Definition von sozialer Bewegung sich stark an Formalien, an Dogmen eigentlich festmacht, ohne Einzelpersonen zu berücksichtigen, warum sie dies und warum sie jenes machen oder auch nicht machen. Deswegen finde ich eine Definition eigentlich besser, wenn man von Erwerbslosenprotest spricht, also so habe ich es zumindest versucht zu formulieren, dann umfasst das alle individuellen und kollektiven Aktivitäten von Erwerbslosen, die eine Änderung bestehender sozialer Verhältnisse bezwecken, das ist klar, aber auch die ein Leben in Würde anstreben. Und das sind nämlich genau die individuellen Ansätze und Einsätze von Personen, dass sie in dem Moment, wo sie das Gefühl, natürlich haben sie erstmal nur für sich das Gefühl, vielleicht noch in der Familie, mit denen sie sprechen, mit den Verwandten oder sowas, dass ihre Würde verletzt wird. Und jeder weiß, der ins Jobcenter geht, dass ein Schritt im Jobcenter schon ist die Würde verletzt. Ne? Und die Art und Weise, wie man da behandelt wird, führt zu Demütigungen. Also man geht nur ungern hin und wenn natürlich nur im Begleitschutz, um dann die Interessen auch vertreten, die Interessen auch wahrnehmen zu können, die da einem vielleicht auch den einen oder anderen Cent mehr bringen können. Also von daher ist das, glaube ich, eine Definition, von dem aus ich mich zumindest dem Problem, wie Leute sich gegen Lohnarbeit verhalten haben, auch nähern würde. Ich habe in der letzten Zeit öfter mir den Bereich Weimarer Republik und Anfänge der ersten größeren Revolution 1819 mit Arbeiter- und Soldatenräte angeschaut. Mittlerweile gibt es einige Publikationen, die nachweisen, dass es nicht nur Arbeiter- und Soldatenräte gegeben hat, sondern dass es auch Arbeitslosenräte gegeben hat und dass es immer Konflikte gegeben hat zwischen Arbeitslosenräten und den Räten, die sich in den Betrieben gegründet haben. Also dass es ganz schwierig schon damals gewesen ist, auch in der revolutionären Situation dazu Gemeinsamkeiten zu kommen. Und interessanterweise hat sich 1919 ein sogenannter dadaistischer revolutionärer Zentralrat gebildet und der hatte die Forderung aufgestellt, und das ist ein Zitat: die Einführung der progressiven Arbeitslosigkeit durch umfassende Mechanisierung jeder Tätigkeit. Das finde ich einen interessanten Vorschlag. Und das wurde dadurch begründet, nur durch Arbeitslosigkeit gewinnt der Mensch die Möglichkeit, über die Wahrheit des Lebens sich zu vergewissern und endlich an das Erleben sich zu gewöhnen. Und der Witz an der Geschichte ist ja, dass, ich weiß nicht, wenn man 30, 40, 50, 60, 70, etwa 60, 70 Jahre später genau das ja einige gemacht haben, die sich dann die glücklichen Arbeitslosen genannt haben. Das heißt, sie sind flanierend durch die Stadt gegangen, haben dort einen Kaffee getrunken, ohne was zu bezahlen, haben sich die Gegend, wo sie waren, ganz genau angeguckt, waren eigentlich ja, in der Art und Weise unterwegs, wie man sich das von Erwerbslosen so nicht vorstellen konnte. Und diese Gruppe hat in den 80er Jahren ja einiges auch in Form von einem Manifest und auch in Form von, ich glaube, 3 oder 4 Schriften, die sich Musikgangster genannt haben, haben sie es auch noch mal ein bisschen begründet, warum dies so war und warum sie das so gemacht haben. Und das finde ich ein sehr interessantes praktisches Beispiel auch, weil die wussten, als sie das angefangen haben, gar nichts, dass es schon 1919 ähnliche Überlegungen und Interessierte auch gegeben hat. Also da sind immer Ideen da, die vom Mainstream weggehen und die in der Kritik der Lohnarbeit dann sich auch zuspitzen letztendlich, nämlich indem man die Lohnarbeit so kritisiert, dass man sich von ihr abwendet, dass man von ihr nichts mehr, mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Das Problem der Gruppe war dann, und das hat ja der in einem Buch auch geschrieben, der Paoli, der ist glaube ich auch hier aus Berlin, wenn mich nicht alles täuscht, dass die erst überrascht gewesen sind über die Öffentlichkeit, die sie erzeugt haben, weil sie haben ja wirklich in einer feinen Art und Weise Dinge von sich gegeben, die doch sehr kritisch gegenüber der Lohnarbeit gewesen sind. Die wurden aufgenommen vom Feuilleton in ganz Deutschland plötzlich und dann waren sie die Stars gewesen und dann haben sie auf einmal gemerkt, dass sie jetzt in der Situation sind, wo sie etwas kritisieren, wo sie jetzt permanent dazu angehalten werden, es zu tun, nämlich zu arbeiten. Und das war der Punkt, wo sie dann gesagt haben, nö, da hören wir auf, da machen wir nicht weiter, weil wir ja jetzt viel mehr eigentlich machen müssten, wie wir ursprünglich vorgehabt haben. Und damit war die Existenz zumindest von den glücklichen Arbeitslosen in der Form beendet gewesen. Was aber deutlich wurde bei dieser Art und Weise des öffentlichen Auftretens, und das haben die selber auch geschrieben, dass sie unheimlich viele Briefe von anderen glücklichen Arbeitslosen bekommen. Sie sprechen von Hunderten von Briefen aus ganz Deutschland, die gesagt haben, ihr sprecht uns aus der Seele. Genau das ist es, was wir entweder selber schon machen oder was wir gerne machen würden, uns vielleicht nur noch nicht trauen. Also da ist eine Entwicklung initiiert worden, die bisher so eher im Verborgenen gewesen ist und die dann doch eine relativ breitere Bewegung auch gewonnen hat. Und das ist auch etwas, was ich immer wichtig finde, zu betonen, dass es gibt ja viele Personen, die, wenn ich so anfange und sage, naja, da wird die Würde verteidigt beim Amt und das macht jeder für sich und da tut einer etwas nicht erzählen, da gibt einer falsche Angaben an, damit er ein paar Euro mehr hat. Und dann sagen viele, ja, aber das, ich meine, das macht ja, kann ja jeder machen und betrügen ist doch ein Prinzip des Kapitalismus oder sonst irgendwas. Aber sage ich dann immer, es ist nochmal was ganz anderes, ob du das im Zusammenhang mit dem Zwang zur Lohnarbeit machst, weil alles hängt damit auch zusammen, weil sie ja versuchen, dich in diese Lohnarbeit auch und dann in eine Lohnarbeit, die du ja so auch gar nicht willst, rein zu zwängen. Und wir haben das Beispiel 1-Euro-Jobs und wir haben das Beispiel Erntehilfe. Vor etwa 10, 15 Jahren hat die Bundesregierung versucht, mit einem extra Paragraphen Erwerbslose zur Erntehilfe zu zwingen. Das heißt, die sollen Zwiebel einpacken, die sollen Spargel stechen, die sollen Tomaten ernten, Erdbeer pflücken. Das, und natürlich hauptsächlich im Osten von Deutschland und in all den Regionen, wo eben dieses Zeug wächst und gedeiht. Und das hatten ja bis zu dem Zeitpunkt hauptsächlich osteuropäische Wanderarbeiter und Arbeiterinnen durchgeführt. Die sollten zurückgedrängt werden, die Bauernverbände wurden dabei unter Druck gesetzt. Und es gab keine Bewegung in dieser Situation. Also es ist nicht so, dass die alle aufgeschrien haben, die Erwerbslosen. Aber jeder hat auf seine Art und Weise versucht, eine Lösung zu finden. Also entweder hat er sich krank schreiben lassen, oder ihm hat der Rücken gezwickt nach 5 Minuten, oder er ist gar nicht aufgetaucht auf dem Feld, wo er hinbeordert worden ist. Oder wenn es gar nicht anders erging, dann ist irgendwie der Spargel gebrochen, den er gepflückt hat, sodass die Bauern ihn wieder weggeschickt haben, weil er so ungeschickt gewesen ist. Ja. Oder aber die irgendwie die Schippe oder die Hacke ist auseinandergebrochen. Ohne dass von irgendwo dazu aufgerufen wurde, hat jeder Einzelne, oder die meisten zumindest, nicht alle, es gab natürlich bestimmt auch Ausnahmen, aber sehr, sehr viele haben genau diese individuellen Maßnahmen für sich durchgeführt, um nicht auf dem Feld arbeiten zu müssen. Und diese individuellen Dinge, die nicht abgesprochen gewesen sind, haben dadurch trotzdem einen kollektiven Charakter bekommen, weil es eben so viele gewesen sind. Und dann ist das ganze Ding, das ganze System zusammengebrochen. Und die Bundesregierung hat dann, weil auch die Bauern natürlich Druck gemacht haben, und weil sie sagen, wir wollen unsere Osteuropäer wieder haben, die arbeiten wenigstens sauber und kommen auch pünktlich. Und dann wurde dieses Gesetz gekippt. Es ist eines der größten Erfolge meines Erachtens innerhalb der Erwerbslosen, ohne dass dazu irgendeine Gruppe bundesweit aufgerufen hätte. Und das glaube ich, dass es in bestimmten Maß, bei bestimmten Geschichten auch möglich ist, dass Individualität zu Kollektivität wird. Aber natürlich nicht ausschließlich, das ist ganz klar. Nur das als ein Beispiel, bei den 1-Euro-Jobs ist es nicht ganz so gut gelaufen, aber haben wir eine ähnliche Entwicklung gehabt, dass bei den Debatten, die wir führen mit Leuten, die in 1-Euro-Jobs reingezwängt werden sollen, sagen dann manche, naja, hier auf dem Sportplatz, da sind so 2-3 Leute, mit denen verstehe ich mich gut, dann spielen wir Skat. Also wir haben eigentlich Funny Day und das ist deswegen für uns nicht so ein Problem, wenn wir da wieder hingeschickt werden. Ein anderer Teil hat gesagt, nee, auf keinen Fall, das mache ich niemals. Die haben dann sehr viel das mit Krankschreibungen geschafft, dass sie da nicht hingehen müssen. Und es hat aber insgesamt nicht dazu geführt, dass jetzt die 1-Euro-Jobs, eingestampft, dass sie, na doch, die gibt es noch, dass sie eingestampft werden. Ich glaube, dass das hat eine gewisse Rolle, aber keine entscheidende Rolle gespielt. Entscheidender war, glaube ich, die Kritik, die hauptsächlich vom Bundesrechnungshof und von anderen Stellen gekommen sind, die nachgewiesen haben, dass hier quasi Tätigkeiten durchgeführt worden sind, die eigentlich hätten normal bezahlt werden müssen von 1-Euro-Jobber. Und nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr wurden die ausgetauscht und dann kam der Nächste. Und dass das natürlich nicht Sinn des Gesetzes gewesen war, das dürfte ja klar sein. Also das sind nur mal so ein paar Beispiele, wo es mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass bei dem ganzen Gejammere darüber, dass wir keine richtig große soziale Bewegung haben, wo ich auch mit einstimmen kann, weil ich jetzt auch lieber, dass es ein bisschen anders da wäre, man trotzdem die Augen nicht davor verschließen sollte, dass im Inneren der Gesellschaft es trotzdem rumort und dass jeder auch einen Weg für sich, für eine Verbesserung seiner Situation sucht und manches diesen Weg auch finden. Aber nach außen natürlich kaum sichtbar, allenfalls informell, dadurch, dass bestimmte Gedanken, Überlegungen weitergegeben werden an andere wiederum. Und das macht auch das Problem bei Veröffentlichungen eigentlich ein bisschen. Wir haben gemerkt, dass wenn wir bestimmte Sachen empfohlen haben in der Öffentlichkeit, dass das ja nicht nur von Erwerbslosen gelesen wird, sondern auch von Politikern und von den Verantwortlichen für dieses mafiöse Hartz-IV-System. Und dass wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, dass bestimmte Gesetzeslücken, die es gegeben hat, mit neuen Veränderungsgesetzen wieder geschlossen worden sind. Also das heißt, da gucken auch Leute ganz genau, wo tut der Personenkreis sich eventuell sogar verbessern, statt verschlechtern, was eigentlich ursprünglich gedacht gewesen ist. Also da muss man immer Acht geben, was man nach außen gibt und was man möglicherweise nicht nach außen gibt, sondern nur intern weitergibt. Gut, zurück zur Geschichte wieder. Das war ein kleiner Einschub gewesen mit den Musikgangstern und den Dadaisten. Interessanterweise in der Weimarer Republik haben die Erwerbslosen, die Arbeitslosenräte, weil es sie genervt hat, dass die Arbeiter und Arbeitnehmer in den Betrieben so wenig gemacht haben, dann sind die einfach in die Betriebe gegangen und haben die Betriebe besetzt und haben gesagt, so ihr Lieben, hier muss ich jetzt was tun, wir wollen gemeinsam mit euch streiken und haben damit versucht, die Streikbereitschaft dieser Arbeiter zu fördern. Das war zum Beispiel hier in Berlin bei AEG auch der Fall gewesen. Problem war, dass die großen Organisationen, die großen Arbeiterorganisationen alle was dagegen hatten, das überhaupt nicht so dolle gefunden haben und dass auch die KPD sich davon distanziert hat und die SPD von den Erwerbslosen nur als Terroristen gesprochen hat. Also es waren so ein paar Versuche gewesen, dadurch, dass Solidaritäten so wenig aufgekommen sind in dieser Zeit, die quasi zu erzwingen. Das ist manchmal problematisch, aber ich fand es einen interessanten Ansatz, das zu versuchen. Ein zweiter Ansatz, der auch ähnlich ist, wie wir ihn heute in Berlin, in Frankfurt, in anderen Städten auch kennen, sind die Mietergemeinschaften, die es in den einzelnen Blocks, ich meine, gut, damals waren diese Blocks noch viel stärker miteinander verzahnt, viel stärker inhaltlich auch miteinander verbunden, als wir das heute, als es heute der Fall ist. Da gab es richtige Gruppen, die immer ganz genau geschaut haben, wird hier wieder jemand rausgeschmissen, soll hier wieder jemand zwangsgeräumt werden. Damals nannte man das Exmittierungen, das war der Begriff dafür gewesen. Und sobald das klar wurde, dass da wieder was im Gange gewesen ist, dann kamen Gruppen dieser Mietergemeinschaften und haben entweder auch versucht, das zu verhindern, oder aber wenn irgendwelche Vollzugsbeamte die Möbel rausgeschmissen haben, haben sie es wieder reingetragen, sobald die weg gewesen sind. Also es war immer so ein Hin und Her gewesen, es war noch nicht so organisiert, wie wir es hier aktuell wissen, dass also dann die Sachen sofort vernichtet worden sind, sondern die wurden alle erstmal auf die Straße gestellt für eine bestimmte Zeit. Und das war dann die Möglichkeit, diese Dinge wieder in die Wohnungen reinzustellen. Also das waren auch relativ unorganisierte Mietergemeinschaften gewesen, die blockmäßig organisiert waren. Was ganz stark in der Weimarer Republik auch eine Rolle gespielt hat, war natürlich die Subsistenzbeschaffung. Das heißt, damals waren die Erwerbslosenfürsorge und das Arbeitslosengeld natürlich noch viel niedriger, als wir es heute hatten. Also da war noch weniger davon zu leben. Also musste man sich Gedanken machen, wie man zumindest seine Ernährungssituation verbessern konnte, wie man Essbares organisieren konnte. Insgesamt hat es immer wieder individuelle Spontanüberfälle gegeben und gut durchdachte Plünderungen, wobei natürlich immer genau geguckt wurde, was geplündert wird. Es wurde jetzt nicht der kleine Emma-Laden geplündert, sondern sollte an und für sich solche Läden sein, die heute vergleichbar sind mit irgendwelchen größeren Konzernen auch. Und das Ganze nannte sich ja soziale Kriminalität, hat aber bei weitem nicht so einen schlechten Beigeschmack, wie wir ihn heute haben, damals gehabt. Die Leute wurden da zum großen Teil auch unterstützt von den Anwohnern, wo sie ihre Aktionen durchgeführt haben. Wichtig auch in dem Zusammenhang ist, es wurde ja vorhin schon der Begriff des Auswanderns gesagt, dann, wenn man keine Knete mehr hat, wenn man keine Wohnung mehr hat, ist die Wanderschaft ganz schnell eine Alternative, die man angehen kann. Also zu dem Zeitpunkt der Weltwirtschaftskrise geht man von aus, dass etwa 400.000 Menschen auf Wanderschaft gewesen sind. Und das waren jetzt nicht nur die traditionellen Obdachlosen, die von Stadt zu Stadt gezogen sind, sondern es waren eben auch viele Jugendliche, die einfach nicht mehr existieren konnten und schauen mussten, ob sie nicht in anderen Städten sich verdingen konnten. Und damals wurde, und das ist ja auch interessant für die heutigen Obdachlosen, in 1929 in Stuttgart die sogenannte Bruderschaft der Vagabunden gegründet. Die hatten sogar eine eigene Veranstaltung damals gemacht, hatten eine eigene Zeitschrift rausgebracht und hatten ganz klare Position auch. Sie nannten sich selber als zusammengefasst Vagabundismus, also als solchen anerkennt dieser keinen Staat, keine Heeresdienstpflicht und keine Arbeitsdienstpflicht. Der Kunde, revolutionärer als alle Kämpfer, hat die volle Entscheidung getroffen, Generalstreik ein Leben lang, das finde ich auch gut. Nur durch einen solchen Generalstreik ist es möglich, die kapitalistische, christliche, kerkerbauende Gesellschaft ins Wanken zu Fall zu bringen. Also interessante Position, muss ich sagen, von Obdachlosen oder von Vagabunden, die damals nach außen getragen worden sind. Es hat nochmal, ich glaube, in den 90er Jahren hier in Deutschland einen Versuch gegeben, anknüpfend an den Vagabunden-Kongress 29 auch so ein Treffen zu machen. Das hat auch stattgefunden, aber hatte jetzt keine weitergehenden Wirkungen auf bessere Organisation von Obdachlosen gehabt. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, sind auch im Rahmen der Überlebensstrategien, die Personen für sich finden mussten, die sogenannten Zeltstädte und Laubenkolonien, auch gerade hier in Berlin ist es ganz gut erforscht. Coole Wampe ist ja so ein Begriff, den wahrscheinlich jeder kennt, da gibt es ja einen Film auch drüber aus den 30er Jahren. Und da haben sich sehr viele gefunden und das war auch so eine Basis, wo also nicht nur Möglichkeiten des Essens vorhanden gewesen sind, indem man sein eigenes Gemüse angebaut hat, indem man Kaninchen gehalten hat oder Hühner gehalten hat, die dann natürlich irgendwann auch in den Topf gelandet sind, sondern das war immer eine, so eine, auch eine verschworene Gemeinschaft innerhalb dieser Zeltstädte und Laubenkolonien, die waren zum großen Teil links ausgerichtet auch gewesen. Und da gab es immer auch Diskussionen und Aktionen und gemeinschaftliche Aktivitäten, Sportaktivitäten und so weiter und so fort. Also auch eine sehr interessante Geschichte von Laubenkolonien und Zeltstädten. Und nicht nur in Berlin, auch außerhalb von Berlin erforscht ist es halt am besten in Berlin. Ich glaube, dass es in anderen Städten ähnliche Entwicklungen auch gegeben hat. Und zuletzt noch der Hinweis auf Gruppen von Jugendlichen in Berlin, die nannten sich Wilde Klicken, die auch in den 20er Jahren entstanden sind. Die setzten sich hauptsächlich aus an- und ungelernten Arbeiterjugendlichen, meistens erwerbslos und ohne Wohnung zusammen und haben sich zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten getroffen. Es soll in Berlin um die 600 Wilde Klicken gegeben haben. Und das, was die gemacht haben, war eben zu sagen, okay, wir haben keine Arbeit, eigentlich wollen wir auch keine Arbeit, ist doch viel schöner rauszufahren, gemeinsame Dinge zu unternehmen. Das heißt, sie sind an die Seen und in die Wälder gezogen, gemeinsam und haben sich wohlergehen lassen. Zwischendurch haben sie irgendjemanden zum Stempeln geschickt, der halt damals musste ja immer noch abgestempelt werden, damit man sein Geld pro Woche bekommen hat und dann konnte man irgendjemanden hinschicken. Der kam dann und hat dann von jemand anderem den Stempel auch hingelegt und so konnten die einen dann am Wasser sein und die anderen mussten stempeln und dann konnte man das auch wieder austauschen. Also es wurde sehr gerne auch so organisiert und diese Haltung gegen Lohnarbeit, die hat also da eine ganz große Rolle gespielt, ohne das jetzt im Einzelnen ausführen zu wollen. Es gibt so ein Lied, was die Berliner Klicken gerne angeblich gesungen haben. Meister, ich bin jetzt kein Berliner, ne? Also Meister, gib uns die Papiere, Meister, gib uns unser Geld, denn das Stempeln ist uns lieber als das Schuften auf der Welt. Und das hat jetzt zumindest bei diesen wilden Klicken zu 90% eigentlich auch die Position zu dem Thema Lohnarbeit ausgemacht. Und sie haben einfach in der Zeitabfolge der Weimarer Republik etwa von, sagen wir, 1928, 29 bis zum Beginn des Faschismus da eigentlich auch so agieren und so leben können. Also das ist so ein kleiner Einblick in die Weimarer Republik gewesen. Ich will noch mal zwei Aspekte zum gleichen Thema nach 45 vorlegen. Da gibt es sehr wenige Untersuchungen eigentlich, aber es gibt mindestens drei Tendenzen. Und die eine Tendenz ist die, dass nach Kriegsende, kann man sagen, dass es so eine Spaltung gegeben hat innerhalb der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die als Vertriebene, als sogenannte Vertriebene oder als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die waren sehr leistungsmotiviert und arbeitsorientiert, während die damals noch Jugendlichen, die über 18- bis 25-Jährigen, die jetzt nicht im Krieg gewesen sind, bei denen war eher noch diese Idee und diese Praxis der halblegalen Überlebensstrategien maßgeblich gewesen. Und bei den Untersuchungen, die ich kenne, kann man es daran merken, dass es wahnsinnig viel Lehrabbrüche gegeben hat, also dass die Leute gezwungen worden sind, irgendeine Lehre beginnen zu müssen, dass sie die aber ganz schnell abgebrochen haben, weil sie irgendwie mit der Art und Weise, wie damals eben Lehrherren aufgetreten sind, nicht zurechtgekommen sind und auch ein ganz starker individualistischer Widerstand da vorhanden gewesen ist. Ich kann mich selbst erinnern, weil ich auch eine Lehre Ende der 60er Jahre begonnen hatte bei der Farbwerke Höchst, dem größten Chemiebetrieb in Frankfurt. Und ich meine, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Da gab es einen Betriebsrat, der war kohlrabenschwarz. Also das waren also ganz schlimme CDU-Leute gewesen, die von den älteren Arbeiter und Arbeitnehmer in der Farbwerke gewählt wurden als Betriebsrat. Aber die Jugendvertreter, das waren alles Leute von der KPDML und von der Roten Garde gewesen. Also da gab es eine ganz andere Positionierung. Ich meine, man kann zur KPDML stehen, wie man will. Damals waren sie eben da aktiv gewesen und wurden auch gewählt. Und der normale Arbeiter, der war rechts, noch rechter teilweise als die CDU. Und das ist auch immer in der Farbwerke da aufeinander gekracht. Als ein Beispiel, wie Individualismus nach 1945 sich auch auf der Straße manifestiert hat, da kann man, ohne das will ich jetzt auch nicht groß ausführen, aber nur mal als Stichpunkt sagen, die sogenannte Halbstarken-Bewegung, die es gegeben hat, die Untersuchungen, die es dazu gibt, die machen verdeutlichen, dass das alles Arbeiterjugendliche gewesen sind, die sich verabredet haben auf der Straße, ohne dass jemand da als Organisationszentrum gegolten hat, sondern das in Frankfurt war das so gewesen, da war im Gallus, wurde ein Zettel hingehängt, da stand drauf, Halbstarke, wir treffen uns am so und so vielen um so und so viel Uhr. Und dann haben sich 200, 300, 400 Leute oder Jugendliche getroffen. Natürlich wussten sie auch nicht so recht, was sie machen sollten, aber es war die Provokation natürlich, die entscheidend gewesen ist. Sie sind damals im Rock'n'Roll-Stil aufgetreten mit Rockmusik und haben dann einfach mal die Straße besetzt. Also es gab da kein Manifest oder sowas, sondern es war einfach ein Unmut, der sich in solchen Spontanausbrüchen dann manifestiert hat. Also das waren alles so Dinge, die gewabert haben, kann man sagen, wo es aber keine breite Bewegung oder sowas gegeben hat. Das hat sich eigentlich erst geändert dann in den 70ern und 80er Jahre, weil da ja vom Ökonomischen her wieder gesehen sich so der Massenarbeitertypus entwickelt hat. Also sehr viele Leute, die in Großbetrieben eingesetzt wurden, die nur ganz wenige fingermäßige Sachen durchführen mussten, die jederzeit austauschbar gewesen sind und die auch dadurch, dass zum Teil zumindest bis Ende der 60er noch sowas wie eine Vollbeschäftigung gewesen ist, man auch sehr schnell wieder einen neuen Job finden konnte. Das hat dazu geführt, dass man ganz schnell irgendwo rein ist und wenn man gemerkt hat, das ist Kacke hier, die Arbeit, dann ist man wieder raus und hat dann sich möglicherweise was Neues tut oder hat sich arbeitslos gemeldet. Ich habe und andere haben das auch für den damaligen Zeitpunkt gesagt, gab es sowas wie eine Bewegung zur Erwerbslosigkeit eigentlich hin und das war eigentlich auch die Geburtsstunde der sogenannten Jobber- und Jobberinnen-Gruppen, die stark in Hamburg ihren Ausgangspunkt genommen haben. Also Leute, die gesagt haben, okay, ich will nächstes halbe Jahr will ich nach Indien fahren, also muss ich jetzt mal ein Vierteljahr ranklotzen und irgendwo arbeiten und dann melde ich mich ab, fahre nach Indien, dann komme ich zurück, melde mich wieder arbeitslos und gucke erstmal, was ich dann als nächstes machen will. Also das war so ein bisschen das Grundprinzip, außer dass natürlich auch politisch eine gewisse Radikalität bei den Jobbergruppen vorhanden gewesen ist, aber das Prinzip ist genauso gelaufen. Es konnte natürlich auch nur dadurch sein, dass wir eine Gesetzgebung damals hatten, die, sagen wir mal, relativ gut gewesen ist, die relativ mehr Arbeitslosengeld zur Verfügung gestellt hat, wo man auch in der Sozialhilfe nicht gar so unterdrückerisch vorgegangen ist. Also man konnte wirklich ganz gut das einschätzen und sich darauf einstellen und das auch nutzen, Phasen des Arbeitens, Phasen des Nichtarbeitens einzugehen. Und gleichzeitig hat es natürlich, das wisst ihr ja selber auch, eine Schüler-, Lehrlings- und Jugendzentrumsbewegung gegeben, die unter dem Motto Zusammenleben, Zusammenarbeiten jetzt nochmal aus einer anderen Sichtweise die Lohnarbeit angegriffen haben, nämlich gesagt haben, also da muss es einen anderen Zusammenhang geben. Also wir wollen gemeinsam als Kollektiv etwas aufbauen, wir wollen zusammen leben und in dem Zusammenhang auch dann für uns bestimmen, wie wir zu arbeiten haben, was wir arbeiten wollen. Und das war im Grunde nochmal die Vorgeburt, kann man sagen, von dem ersten Arbeitslosenkongress, der Anfang der 80er Jahre, 82 stattgefunden hat, weil es gab da einige Treffen, zumindest zwei Treffen, die dokumentiert sind, von genau diesen Initiativen des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens, die so ein bisschen Vorarbeit eigentlich auch dann bis zum ersten Arbeitslosenkongress gemacht haben. Und der erste Arbeitslosenkongress, das war natürlich auch wieder, ich meine, das sieht man auch wieder, das hatte ich auch am Anfang so gesagt, dass ökonomische Entwicklungen, also objektive Bedingungen, auch ganz bestimmte Dinge entwickeln. Das heißt nicht, dass automatisch, wenn etwas objektiv sich ändert, dann gleich der Protest da ist. Aber die Veränderungen innerhalb der Arbeitssituation, die Veränderungen innerhalb der Lebenssituation hat für viele zumindest einen Schub bedeutet, zu sagen, okay, jetzt sind über 1 Million Personen arbeitslos und wir wollen einfach was machen. Wir wollen gucken, geht es anderen auch so, liegt es an mir oder ist es ein gesellschaftliches Problem? Und diese Aktivitäten, die es in ganz Deutschland gab, konnte dann mit dem ersten Bundeskongress 1982 eigentlich zusammengefasst worden. Und das, wie ich ja vorhin schon sagte, ist die Geburtsstunde der Arbeitslosenbewegung gewesen. Und auch da hatten wir ja die Auseinandersetzung zwischen autonomen Gruppen, die nochmal eine ganz andere Position zur Lohnarbeit hatten, und, sagen wir mal, kirchlich, DGB, damals DKP-orientierten Gruppen, für die das Recht auf Arbeit eigentlich die zentrale Forderung war. Man kann sagen, dass der Kongress in etwa 50-50 Sympathisanten für die jeweilige Forderung hatten. Recht auf Arbeit, das war damals also gerade für die Gewerkschaftsgruppen ein ganz zentrales Element gewesen, was sie auch mit allen Macht versucht haben, als zentrale Forderung durchzubekommen. Das hat nicht geschafft, das hat nicht funktioniert, weil die Gruppen, die eher auf dem Recht auf Existenzsicherung gewesen sind, da nochmal ganz anders da auch argumentieren konnten und ich finde auch überzeugender gewesen sind. Und 20 Jahre später muss ich sagen, wenn ich mir die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen angucke, ich sehe da noch keine Forderung mehr nach Recht auf Arbeit. Natürlich sind die immer noch stark auf Beschäftigungspolitik ausgerichtet und wollen auch die Arbeitsbedingungen verbessern da unterstützend tätig sein. Aber dass sie jetzt permanent mit den Parolen Recht auf Arbeit kommen, das ist, glaube ich, so gar nicht mehr haltbar. Und damals, und damit will ich dann auch schließen, hat auf dem ersten Bundeskongress hat eine Vertreterin der autonomen Gruppen hat da nochmal den Anspruch nach einem ausreichenden Existenzgeld, damals kam das erstmalig auf, die Forderung nach Existenzgeld für alle genannt und hat als Zwischenschritte, und das ist wieder ein Zitat, vorgeschlagen, erstens vollständiges Ausnutzen der sozialen Hängematte, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, Wohngeld, Kuren und Krankengeld, den Reichtum dort holen, wo er angesammelt ist, statt sich ausbeuten zu lassen. Selbstbedienung in großen Läden, Banken, Versicherung, Nulltarif, bei Verkehrsbetrieben, Wohnungen, Selbstbedienung in Fabriken und Büros, so gut wie es eben geht. Um es nochmal deutlich zu sagen, wir meinen dabei nicht, sich untereinander zu beklauen, sondern die, die uns ausbeuten. Wir haben ein anteiliges Recht auf den gesellschaftlichen Reichtum. Ich finde, das ist eine Position, die 82 vertreten worden ist, die heute noch genauso Gültigkeit hat und die zwar jetzt nicht mehr von den einzelnen Gruppen als solches immer wieder vertreten wird, aber wenn man sich anguckt, wie die Praxis von einzelnen Erwerbslosen sich darstellt, und zwar von vielen Erwerbslosen, kann man wirklich sagen, dass da einiges zumindest stellenweise umgesetzt worden ist. Okay, und das allerletzte noch, was ich sagen will, das ist immer so ein kleiner Gag, den ich ganz witzig finde, weil die größten Schwierigkeiten innerhalb der Erwerbslosengruppen hatten wir ja immer mit Gewerkschaften. Also jetzt nicht unbedingt mit Gewerkschaften vor Ort, aber mit den Funktionären der Gewerkschaften gehabt. Also ich kenne viele Diskussionen, die ich auch mitgeführt habe, wo ich mich jedes Mal grün-blau geärgert habe, dass ich überhaupt mit ihnen diskutiert habe, weil da überhaupt kein Zentimeter Zugeständnisse gemacht worden sind, sondern immer wieder die alte Leier des Rechts auf Arbeit vorgebracht wurde. Und umso interessanter ist es, dass der frühere DGB-Chef Dieter Schulde, so hieß der, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der Dieter Schulde, der hatte irgendwann mal bei einer 1. Mai Kundgebung, da haben sie ja immer so zentrale Parolen, hat er wohl die Parole ausgegeben, wer arbeitet, hat einfach mehr vom Leben. Ja, gut, kann man so sehen, aus seiner Sicht. Und dann habe ich ein Interview von ihm gefunden, da ging es darum, ob er wieder kandidieren sollte. Und dann sagte Dieter Schulde auf die Frage, ob er nochmal für den DGB-Vorsitz kandidieren würde, es gibt noch was anderes als Arbeit, Arbeit, Arbeit, da hat er recht. Danke. Wer sich für die Arbeit des Seminars für angewandte Unsicherheit interessiert und mehr über die Veranstaltungsreihe wissen will, kann die Webseite der Gruppe unter www.unsicherheit.dk finden. Die Veranstaltungsreihe vom letzten Jahr und ein Interview mit und über die Gruppe findet ihr unter aradio.blogsport.de.